SWR 2 Wissen. Um Phantasten, charmante Lügner und Sprücheklopfer geht es in der nun folgenden Sendung. Ihr Titel: Die Bibliothek der Zikaden, Alphonse Daudet und die Provence. Als ich heute Morgen meine Tür öffnete, lag um meine Mühle herum ein großer Teppich aus weißem Reif. Das Gras leuchtete und knackte wie Glas. Der ganze Hügel schlotterte. Für einen Tag hatte sich meine liebe Provence in ein Land des Nordens verwandelt. Und mitten in reif befransten Pinien, in zu Kristallsträußen erblühten Lavendelbüschen, habe ich diese Ballade geschrieben, während der Frost mir seine weißen Funken zusandte und hoch oben am hellen Himmel große Dreiecke von Störchen aus dem Land Heinrich Heines in die Camargue hinunterflogen und schrien: Es ist kalt, kalt. Wenn Alphonse Daudet in seinen Briefen aus meiner Mühle eine tragische Erzählung beginnt, erstarrt selbst die Landschaft. Um Tod, Not, Schiffbrüche und enttäuschte Hoffnungen geht es dann. Beginnt er aber eine seiner zahlreichen heiteren Geschichten, die ihn berühmt gemacht haben, gibt er vor, sie in der sommerlichen Bibliothek der Zikaden gefunden zu haben. In diesen Erzählungen schildert er humorvoll liebenswürdige, skurrile, dickköpfige Typen, die sich und die Welt nicht so ganz ernst nehmen. Mit federleichten Strichen zeichnet er, wie die zeitgleichen impressionistischen Maler, leuchtende Bilder der Provence und ihrer Bewohner. Erzählt von traditionsbewussten Müllern, trinkfesten Mönchen, schlauen Pfarrern, von Maultieren, Eseln und Ziegen. Und immer ist die Landschaft der Spiegel der Erzählstimmung. Eine Geschichte um eine leidenschaftliche und unglückliche Liebe beginnt so. An einem Julinachmittag kam ich aus Nîmes zurück. Es war drückend heiß. Soweit das Auge reichte, stäubte die weiße, durchglühte Landstraße zwischen Olivengärten und einzelnen jungen Eichen unter einer alles beherrschenden Sonne aus glanzlosem Silber, die den ganzen Himmel erfüllte. Kein Schattenfleck, kein Windhauch, nichts als das Flimmern der heißen Luft und der schrille Ruf der Grillen. Betäubende, wahnsinnige Musik in hastigen Rhythmen, die der Klang dieses unermesslichen, zitternden Flimmern selbst zu sein schien. Daudet und die Provence sind nicht zu trennen. Er wurde 1840 in Nîmes geboren. Schon mit 17 Jahren verließ er den Süden und ging zu seinem 3 Jahre älteren Bruder Ernest nach Paris. Dort starb er 1897 im Alter von 57 Jahren. Viele seiner Erzählungen und Romane spielen in seiner Heimat. Am populärsten ist sicherlich die Sammlung von Kurzgeschichten »Briefe aus meiner Mühle«. Provence-Reisende stecken diese heiteren, oft ironischen Erzählungen gern ins Gepäck. Und Literaturfreunde versäumen nicht, die Mühle bei Fontvieille zu besuchen, in der Daudet diese Geschichten angeblich aufgezeichnet hat. Von da aus schreibe ich euch, bei weit geöffneter Tür und in der lieben Sonne. Ein schönes, lichtfunkelndes Pinienwäldchen purzelt vor mir den Abhang hinunter. Am Horizont zeichnet die Hügelkette der Alpi ihre feinen Grate ab. Kein Laut, kaum dann und wann ein Pfeifenton, eine Schnepfe im Lavendel, die Maultierschelle auf der Straße. All dies schöne provenzalische Land lebt nur aus dem Licht. Und wie meint ihr nun, ich könne mich zurücksehnen nach eurem lärmenden und dunklen Paris? Aber Daudet schrieb seine Briefe gar nicht in der Provence, sondern in Paris. In Fontvieille hat er nie gewohnt. Und es sind auch keine wirklichen Briefe. Es sind reine Erfindungen. Und manche sind Parabeln, die angebliche Adressaten der Briefe zu einer fragwürdigen Vernunft ermahnen sollen. Zum Beispiel die bekannteste Erzählung, die Ziege des Monsieur Seguin. Daudet gibt vor, sie als warnendes Beispiel für einen jungen Dichter aufzuschreiben. Du bleibst doch immer derselbe, mein lieber Gringoire. Wie? Man bietet dir eine Stelle als Rezensent an einer soliden Pariser Zeitung? Und du hast die Dreistigkeit abzulehnen? Aber sieh dich an, armer Junge. Sieh das durchlöcherte Wams, die zerbeulten Hosen, das magere Gesicht, das Hunger schreit. Da siehst du, wohin die Leidenschaft für die hohe Poesie dich gebracht hat. Da siehst du, was dir 10 Jahre redlicher Dienste im Pagenchor zur Seite und auf den Seiten des edlen Herrn Apollo eingetragen haben. Schämst du dich nicht am Ende? So werde doch Rezensent, du Dummkopf. Werde Rezensent. Du wirst schöne, harte Taler verdienen. Du wirst deinen Stammplatz im noblen Restaurant haben und dich an Premierenabenden mit einer neuen Feder am Barett präsentieren. Nein, du willst nicht. Du musst frei bleiben, nach deiner Art, bis zum bitteren Ende. Nun hör dir mal die Geschichte des Monsieur Seguin an. Da wirst du sehen, wohin es führt, wenn man in Freiheit leben will. Die Ziege des Monsieur Seguin ist ein besonders hübsches Tier. Seguin verwöhnt sie, doch sie langweilt sich im Garten am Pflock und möchte lieber im Gebirge, in den Wäldern leben. Dort freilich ist der Wolf. Er hat schon viele Ziegen des Monsieur Seguin gefressen. Doch das schreckt die Ziege nicht ab. Sie zerreißt das Seil und macht sich auf in die Berge. Dort ist es schöner, als sie es sich vorgestellt hat. Die ganze Bergwelt gab für sie ein Fest. Du kannst dir denken, wie selig unsere Ziege war. Kein Strick, kein Pfahl mehr. Nichts, was sie hinderte, herumzuhüpfen. Zu weiden, wie es ihr gefiel. Und Gras gab es da oben, bis über die Hörner. Und die Blumen erst. Halbtrunken wälzte sich die weiße Ziege darin, die Beine in der Luft, und rollte die Hänge hinab in einem Wirbel mit welken Blättern und Kastanien. Einmal, als sie eine Goldregenblüte zwischen den Zähnen an den Rand eines Felsplateaus kam, erkannte sie unten, ganz tief unten in der Ebene, das Haus des Herrn Seguin mit dem Gehege dahinter. Da musste sie Tränen lachen. »So klein ist das«, sagte sie, »wie habe ich bloß darin wohnen können?« Das arme Hascherl, da sie sich so hoch oben sah, glaubte sie mindestens so groß zu sein wie die Welt. Aber der wundervolle Tag geht vorbei. Die Schatten werden länger, es dämmert. Und plötzlich steht ihr der Wolf gegenüber. Der Kampf dauert bis zum nächsten Morgen. Dann gibt die weiße Ziege auf und wird gefressen. Die Moral aus der Geschichte: lieber sicher am Pflock als in Freiheit und Todesgefahr. Doch mit welch verführerischen Farben malt Daudet die Freiheit? Auch Daudet stand vor der Entscheidung, Freiheit oder Sicherheit, als er 1857 blutjung nach Paris kam und bei seinem älteren Bruder Ernest Unterschlupf fand. Wie dieser wollte er Journalist werden. Ein Jahr später, mit 18 Jahren, veröffentlichte er bereits einen Gedichtband. Er hatte damit zwar keinen Erfolg, fiel aber der Kaiserin Eugenie auf, der Gemahlin von Napoleon III. Sie verschaffte ihm eine Stelle als Privatsekretär des Herzogs von Morny. In seiner Begleitung reiste er viel. 2-mal nach Algerien, nach Korsika und immer wieder in die Provence. Hier sammelte Daudet Eindrücke, die er in seinen späteren Romanen verarbeitete. Aber 1865 langweilte er sich wie die Ziege, riss sich vom Pflock los und versuchte von nun an als freier Schriftsteller sein Glück. 1869 erschienen als Fortsetzungsgeschichten in einer Zeitung seine Briefe aus meiner Mühle und die Abenteuer des Herrn Tartarin von Tarascon. Damit begründete er seinen Ruhm als einer der wenigen heiteren Schriftsteller der französischen Literatur. Mit Tartarin gelang Daudet ein großer Wurf und eine herrliche Figur. Tartarin ist das Paradebeispiel eines gerne Groß- und Angebers. Aber er ist nur einer von vielen, denn ganz Tarascon besteht in Daudets Buch ausschließlich aus Schwindlern, die es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen. Jeden Sonntagmorgen greift ganz Tarascon zu den Waffen, verlässt den Rucksack auf dem Rücken die Stadt und begibt sich, das Gewehr auf den Schultern, mit kläffender Meute, Frettchen, Trompeten und Jagdhörnern ins Gelände. Das ist ein herrlicher Anblick. Leider fehlt das Wild. Es fehlt vollständig. So dumm die Viecher sind, ihr könnt euch denken, dass sie schließlich misstrauisch wurden. 5 Meilen um Tarascon ist jeder Bau leer, die Nester verlassen. Ihr werdet einwenden, ja, wenn das Wild in Tarascon so rar ist, was machen denn dann die Jäger der Stadt alle Sonntage? Was sie machen? Lieber Gott. Sie ziehen 2 oder 3 Meilen aufs Land hinaus, bilden kleine Gruppen zu 5 oder 6 und strecken sich friedlich im Schatten eines Brunnens, einer alten Mauer oder eines Olivenbaumes aus, ziehen aus ihren Jagdtaschen ein schönes Stück geschmortes Rindfleisch, rohe Zwiebeln, Würstchen und eine Büchse Anchovis hervor und beginnen endlos zu frühstücken. Dieses Frühstück begießen sie dann mit einem süffigen Rhonewein, der zum Lachen und Singen anregt. Wenn man so genug Ballast eingenommen hat, erhebt man sich, pfeift den Hunden, lädt die Gewehre und begibt sich auf die Jagd. Das heißt, jeder der Herren packt seine Mütze, schleudert sie mit aller Kraft in die Luft und schießt nach ihr mit 5er, 6er oder 2er Schrot. Wer die meisten Treffer in seiner Mütze erzielt, wird zum Jagdkönig ausgerufen und kehrt am Abend die durchlöcherte Mütze auf dem Gewehr im Triumph mit Hundegebell und Fanfarengeschmetter nach Tarascon zurück. Unnötig zu sagen, dass der Mützenhandel in der Stadt blüht. Es gibt sogar Hutmacher, die den Ungeschickten die Mützen schon durchschossen und zerfetzt verkaufen. Aber man weiß nur vom Apotheker, dass er so etwas kauft. Das gilt als unehrenhaft. Unter all diesen Sprücheklopfern ist Tartarin der Größte. Keiner kann wie er Geschichten erzählen und keiner glaubt so gut wie er daran, dass die Schwindelei der Wahrheit entspricht. Obwohl er, was alle wissen, kaum einmal aus Tarascon herauskam, erzählt er überall von seinen gefährlichen und natürlich erfolgreichen Kämpfen in Shanghai. Ihr werdet sagen, euer Tartarin war ein schrecklicher Lügner. Nein! Und 1000-mal nein, Tartarin war kein Lügner. Doch! Er musste doch wissen, dass er nie in Shanghai war. Zweifellos wusste er das. Aber nun hört mal gut zu. Es wird Zeit, dass wir uns ein für alle Mal über den Vorwurf der Lügenhaftigkeit unterhalten, den die Leute im Norden denen im Süden immer machen. Es gibt weder im Süden, noch in Nîmes, weder in Toulouse, noch in Tarascon Lügner. Der Südländer lügt nicht. Er täuscht sich. Er spricht nicht immer die Wahrheit, aber er glaubt, sie zu sprechen. Seine Lüge ist keine Lüge, sondern eine Art Selbsttäuschung. Ich muss zugeben, in unserem Helden lebten zwei ganz verschiedene Naturen. Er besaß die Seele Don Quixotes, den gleichen ritterlichen Geist, das gleiche heldische Ideal und die gleiche törichte Begeisterung für alles Romantische und Grandiose. Nur hatte er unglücklicherweise nicht auch die Kondition des berühmten Hidalgo, diese knochige, magere Gestalt, diese Fiktion eines Körpers, dem das wirkliche Leben nichts anhaben konnte. Tartarins Körper war der eines behäbigen Spießers, sehr fett, sehr schwer, sehr empfindlich, sehr verwöhnt, wehleidig, mit bürgerlichen Gelüsten und häuslichen Ansprüchen, mit einem Wort, er hatte die dicke, kurzbeinige Gestalt des Sancho Panza. Tartarin und Briefe aus meiner Mühle sind nicht die Bücher, deretwegen Daudet einer der beliebtesten Autoren der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde. Die Zeitgenossen schätzten besonders seine tief ernsten realistischen Romane Froment Junior und Riesler Senior, Der Nabab, Jack und Sappho. Heute sind diese Romane fast vergessen. Es sind allesamt Pariser Sittenromane. Nur einer seiner realistischen Romane hat überlebt, Numa Roumestan. Auch hier geht es um einen Mann aus dem Süden, der es mit der Wahrheit nicht so genau nimmt. Numa Roumestan ist ein provenzalischer Jurist, der in Paris politische Karriere macht und gerade wegen seines komödiantischen Talents und seiner Dampfplaudereien Erfolg hat. Der Mann aus dem Midi besaß eine unüberwindliche Trägheit. Und vor allem ein Grauen vor dem Büro, vor der beharrlichen und bedachten Arbeit. Die so ganz innerliche Fähigkeit der Aufmerksamkeit ging ihm völlig ab. Das lag an der Lebhaftigkeit der Fantasie, an dem unablässigen Gewoge der Ideen hinter seiner Stirn, an seinem unsteten Geist, der sich sogar in seiner unablässig veränderten Schrift kundtat. Er war ein völlig äußerlicher Mensch, der ganz aus Stimme und Gesten bestand, wie ein Tenor. Doch dann vertritt er als Anwalt ein Skandalblättchen. Er verliert zwar den Prozess, hält aber eine so fulminante Verteidigungsrede für die Zeitung, dass man ihn in die Politik holt. Am Anfang des Romans nimmt er als Führer der erzkonservativen Partei in der Provence ein Bad in der Menge. Man schüttelte sich die Hände, umarmte sich, klopfte sich tüchtig auf die Schulter. Versprochen wurden Tabakläden, Steuerämter. Was man nicht erbat, das erriet Numa und ermutigte, ja provozierte die schüchternen Ambitionen. Noch keinen Orden, der alte Carbantou, nach 20 Rettungsaktionen. Schicken Sie mir Ihre Papiere. Man liebt mich heiß in der Marine. Ich werde diese Ungerechtigkeit gut machen. Daudet schildert den politischen Betrieb in einer Demokratie und die publikumswirksamen Posen, mit denen sich ein komödiantisches Talent in der Öffentlichkeit darstellt und verkauft. Und Numa hat keineswegs nur bei seinen Landsleuten ungeheuren Erfolg, sondern auch im angeblich kritisch-intellektuellen, aber letztlich doch oberflächlichen Paris. Numa ist auch in der Hauptstadt ein Star. Man sieht überall seine rührige und schwere Gestalt, seinen dicken, immer gärenden Kopf, das Wogen seiner breiten, von den Ministern gefürchteten Schultern. Schickt er sich doch eben an, ihre Regierung als geschmeidiger und kräftiger Ringkämpfer aus dem Midi nach allen Regeln der Kunst umzulegen. Worte bedeuten für Numa nichts. Durch seine Lügen und leeren Versprechungen zerstört Numa Roumestan aber Menschen aus seiner Heimat und seine Nächsten. Eine provenzalische Familie geht zugrunde, weil sie seinen Versprechen glaubte. Die Schwägerin Hortense wird von Numas Traumtänzerei angesteckt, verliebt sich in einen Künstler aus dem Midi und stirbt, von ihm verraten und lächerlich gemacht. Seine Frau Rosalie, die ihn einst wegen seiner fantasievollen und unterhaltsamen Geschichten liebte, die sie für bare Münze nahm, muss einsehen, dass Numas ganze Existenz aus Lügen und Betrug besteht und zieht sich innerlich von ihm zurück. Doch nicht nur die Menschen aus dem Süden lügen in diesem Roman, auch das Leben scheinbar honoriger Pariser ist auf Verrat und Unaufrichtigkeit gebaut. Nur die Pariser wissen, dass sie lügen und haben ein dementsprechend schlechtes Gewissen, während Numa nur aus Überschwang und Selbstverblendung die Unwahrheit sagt. Kritiker bemängelten, Daudet habe es versäumt, in der sensiblen politischen Situation der Dritten Republik einen aktuellen, zeitkritischen Roman geschrieben zu haben. Aber Tagespolitik interessierte Daudet nicht. Oh, Politik, wie ich dich hasse. Unter deinen verschiedenen Kleidern immer dieselbe Verruchtheit. Du trennst edle Herzen, die füreinander geschaffen wären. Du einst Leute, die getrennt bleiben müssten. Du machst den Edlen duldsam für den Schurken, wenn er nur seiner Partei zugehört. Du bist die Korruption des Gewissens. Du machst die Lüge zur Gewohnheit. Du machst die Menschen gleichgültig gegen die schönen Dinge. Daudet sah Schwächen und Gefahren der Demokratie, in der es primär darauf ankommt, die Mehrheit der Wähler für sich zu gewinnen, gleichgültig mit welchen Argumenten. Aber weil Numa Roumestan trotz allen Phrasendreschens und Schauspielerns letztlich doch ein sympathischer Südländer ist, verliert die Satire an Schärfe und wird eine seltsame Mischung aus Zeitroman, Familientragödie und Charakterstudie mit teils komischen, teils sentimentalen Elementen. Wie sollte er einen solchen Schwadronneur auch verurteilen? Durch ihn selbst lief der Riss zwischen laxer und allzu strenger Moral. Homo duplex. Homo duplex. Das erste Mal, dass ich merkte, zwei Persönlichkeiten zu besitzen, war beim Tod meines 8 Jahre älteren Bruders Henri, als Papa so dramatisch aufschrie, er ist tot, er ist tot. Mein erstes Ich weinte. Und das zweite dachte, was für ein Schrei, wie großartig wäre der im Theater. Ich war 14 Jahre alt. Dieser schreckliche Dualismus hat mich oft bekümmert. Oh, dieses furchtbare zweite Ich, das ruhig daneben saß, während ich handelte, lebte, litt und kämpfte. Das zweite Ich, das ich niemals betrunken machte, niemals zum Weinen brachte, niemals einschläferte. Und wie gut es alles sah, und wie es sich über alles mokierte. Alphonse Daudet war ein tief zwiespältiger Mensch, von Selbstzweifeln zernagt und mit einem sehr geringen Selbstwertgefühl. Seine großen Erfolge änderten nichts daran. Aus seinen verschiedenen Autobiografien kann man wenig Rückschlüsse ziehen, denn sie bestehen mehr aus Dichtung als aus Wahrheit. Seinen zu großen Teilen autobiografischen Roman »Der kleine Dingsda« schrieb er schon mit 28 Jahren, vor den Briefen aus meiner Mühle und dem Tartarin von Tarascon. Ein Drittel dieser Geschichte eines Kindes, so der Untertitel, dürfte auf Tatsachen basieren. Zwei Drittel sind ein Roman in Ich-Form, in dem er sich in einen Versager hineinfantasiert. Daudets Jugend war tatsächlich nicht glücklich. Kurz nachdem Alphonse geboren worden war, machte sein Vater, ein wohlhabender Seidenfabrikant, pleite. Ich war der Unglücksstern meiner Familie. Von seinen Eltern scheint er wenig Wärme erfahren zu haben. Seinen Vater zeichnet er als jähzornigen, kalten und autoritären Mann. Jeder schwieg aus Angst in seiner Nähe. Seine Mutter war schwer depressiv. Einzig der 3 Jahre ältere Bruder kümmerte sich aufopfernd um ihn. Als Daudet 9 Jahre alt war, verkaufte der Vater alles, was er noch hatte. Besonders um den verwilderten Garten trauerte Alphonse, weil er in ihm so herrlich spielen konnte. Die Familie zog nach Lyon, um in der aufstrebenden Industriestadt wieder Boden unter den Füßen zu fassen. Daudet litt unter der neuen Umgebung. Oh, das schreckliche Haus in Lyon. Ich werde es mein Leben lang nicht vergessen. Die Treppen waren glitschig. Der düstere Hof ähnelte einer Dreckpfütze. Seine schäbige Kleidung machte den Jungen zum Gespött in der Schule. Als ein Lehrer ihn wegen seiner Kleinwüchsigkeit, seiner Schüchternheit und seiner Kurzsichtigkeit der kleine Dingsda nannte, zog er es vor zu schwänzen, blieb aber, zumindest nach eigenen Angaben, Klassenprimus. Die wirtschaftliche Situation der Daudets besserte sich nicht. Die Familie trennte sich. Der gerade 17-jährige Alphonse musste das Gymnasium verlassen und sich als Hilfslehrer in einem Knabeninternat bei Alais verdingen. Dort betreute er 15, 12- bis 14-jährige Söhne von reich gewordenen Provinzpächtern ein paar Monate nur. Doch das Trauma der Überforderung prägte sein ganzes Leben. Sie hassten mich vom ersten Augenblick an. Ich war für sie der Feind. Vom ersten Tag an, als ich meinen Platz auf dem Katheder bezog, war Krieg zwischen uns. Ein unerbittlicher, unablässiger Krieg. Schon im November 1857 riss Daudet aus und flüchtete zu seinem Bruder nach Paris. Wie Ernest begann er zu schreiben. Im selben Jahr veröffentlichte er sein Gedichtbändchen Les Amoureuses, das die Gunst der Kaiserin fand. Nachdem ihn diese beim Herzog von Morny untergebracht hatte, dürfte zumindest ein Teil seiner Finanzprobleme bereinigt gewesen sein. Auch sonst hat Alphonse Glück. 1867 heiratet er die wohlhabende Pariser Industriellentochter Julia Allard. Die Ehe muss sehr glücklich gewesen sein. Daudet schreibt immer wieder, ohne sie und seinen Bruder Ernest wäre er untergegangen. Nach eigenen Aussagen schrieb er schnell und ließ seine Manuskripte am liebsten unkorrigiert. In seinem Tagebuch über die Belagerung von Paris 1870 und den folgenden Kampf der Regierungstruppen gegen die Pariser Kommune und ihre Gefolgsleute, dessen Grausamkeit auf beiden Seiten seinen Glauben an die Humanität schwer erschütterte, schrieb er: Es ist dies ein Blatt meines Notizbuchs, das ich herausreiße, während die Belagerung von Paris noch heiß ist. All dies ist abgehackt, stoßweise, auf den Knien zusammengeschustert, zerrissen wie ein Granatsplitter. Aber ich gebe es so, wie es ist, ohne etwas zu ändern, ohne es noch einmal durchzulesen aus der Hand. Ich hätte zu sehr Angst, etwas dazu dichten zu wollen, in Interessantheit zu machen und alles zu verderben. Daudet hatte beklagt, ein Zwiegespaltener zu sein und auf der einen Seite zu viel Herz, auf der anderen einen zu kühlen, von Gefühlen unbeirrbaren Kopf zu besitzen. Er machte seinen Kopf dafür verantwortlich, dass er es nicht zur Höhe eines Flaubert oder Zola brachte. Doch es war sein zu weiches Herz. Flaubert hatte gefordert, der Schriftsteller müsse seine Figuren ohne Anteilnahme, ohne Kommentar, ohne persönliche Gefühle schildern, wie ein Zoologe, der ein seltenes Insekt unter dem Mikroskop beobachtet. Das gelang Daudet nie. Er bemitleidete und bedauerte seine Geschöpfe. Er verurteilte sie und lobte sie. Mit viel Sentiment mischt er sich stets in die Geschichten ein und macht dem Leser deutlich, was er von der geschilderten Person zu halten habe. Wie viel Geist und Charme er hat, zeigt eine kleine Stelle aus dem Numa Roumestan. Numa hat einem Burschen vom Land, einem Tambourinspieler, wieder einmal das Blaue vom Himmel versprochen. Nun rückt ihm dieser auf die Pelle, dringt bis in die Wohnung von Numa vor und will das Versprechen einfordern. Numa denkt nicht daran. Aber weil er an demselben Tag zum Minister befördert wurde, schwelgt er in Allmachtsfantasien. Das Bewusstsein seiner Macht tröstete ihn beinahe augenblicklich. Als unumschränkter Herrscher in den schönen Künsten und mit allen Theatern zu seiner Verfügung war es für ihn ein Kinderspiel, diesem armen Teufel zu helfen. Während er so in seiner Selbstbetrachtung stieg, wechselte er den Ton ihm gegenüber, um seine Vertraulichkeit zu unterbinden, belehrte ihn feierlich, zu welchen bedeutenden Würden er an diesem Tag erhoben worden war. Misslich dabei war nur, dass er in diesem Augenblick halb entkleidet war, in seidenen Socken auf dem Teppich kleiner geworden, mit vorgewölbtem Bauch im weißen Flanell einer Unterhose mit rosa Bändern. Und der Bursche schien nicht eben beeindruckt, da das magische Wort Ministre in seinem Geist nichts mit diesem dicken, hemdsärmeligen Mann zu tun hatte. Doch dann verwandelte sich Numa vor seinen Augen. Das breite Vorhemd auf feinem Linnen mit den Perlenknöpfen, der streng geschnittene Leibrock, in den ihm der Kammerdiener half. Jetzt war es dem Burschen, als sei Monsieur Numa gewachsen. Der Kopf, der die weiße Tüllschleife zu zerknittern fürchtete, empfing steif und feierlich den blassen Abglanz des um den Hals gelegten Bands des Ordens der heiligen Anna und des wie eine Sonne auf dem matten Tuch befestigten breiten Stern der Isabella. Und plötzlich begriff der von einem großen, verstörenden Respekt gepackte Musiker endlich, dass er einen der Privilegierten dieser Erde vor sich hatte. Eines jener geheimnisvollen, beinahe trugbildartigen Wesen, den mächtigen Manitou, zu dem Wünsche, Bitten, Gesuche und Gebete sich nur auf großformatigem Papier erheben. So hoch, dass das niedrige Volk ihn nie sieht, so erhaben, dass es seinen Namen nur halblaut mit einer Art besinnlicher Furcht und unwissender Emphase ausspricht. Der Minister. In SWR2 Wissen hörten Sie die Bibliothek der Zikaden, Alphonse Daudet und die Provence.